Seit 5 Jahren dokumentieren wir in Neukölln Rechtsextremismus, Rassismus und weitere diskriminierende Vorfälle. Warum machen wir das? Wir glauben, dass eine zivilgesellschaftliche Erfassung notwendig ist. Denn nicht in jedem Fall erkennt und ermittelt die Polizei ein rassistisches, extrem rechtes oder diskriminierendes Motiv. Und nicht jeder Nazi-Aufkleber ist strafrechtlich relevant, wohl aber gesellschaftlich. Wir machen unsere Arbeit auch, weil wir Erlebnisse von Betroffenen ernst nehmen und dokumentieren wollen. Und wir möchten das gesellschaftliche Bewusstsein für Diskriminierung und Ausgrenzung erhöhen. Aus der Perspektive des Registers Neukölln möchte ich heute über das Klima in diesem Bezirk sprechen, über Neuköllner Verhältnisse und dazu beitragen, den Mord an Burak Bektaş in einen bezirklichen Kontext zu stellen. Rechtsextremismus und Rassismus sind in Neukölln Alltag. Das Register Neukölln hat im Jahr 2018 insgesamt 360 Vorfälle erfasst, also fast einen Vorfall am Tag. Wir bekommen wöchentlich Meldungen über geflüchtetenfeindliche Sticker, antimuslimische Schmierereien, gesprühte Hakenkreuze und extrem rechte Flyer. Die Verursacher dieser Propaganda reichen von NPD und der sogenannten Identitären Bewegung über die Kampagne 1%, Reichsbürger, rechte Versandhandel und Burschenschaften bis hin zur AfD und Junge Alternative. Diese Gruppen besetzen den öffentlichen Raum in Neukölln nicht nur mit ihren Publikationen. Sie organisieren sich auf der Straße und im Parlament. Da gibt es zum Beispiel die NPD-Schutzzonen-Kampagne. Mehrfach patrouillierten NPD-Aktivisten 2018 durch Gropiusstadt. Ihr Ziel? Schutzzonen ausschließlich für Deutsche einzurichten. Denn die innere Sicherheit sei durch importierte Kriminalität bedroht. Erst in diesem März führte die sogenannte Identitäre Bewegung unter dem Motto Remigration einen Flashmob vor der Moschee am Columbia-Damm durch. Aber auch die AfD mischt fleißig mit bei der rassistischen Stimmungsmache. Nicht nur mit Kundgebungen, Kampagnen und Bürgerdialogen, sondern auch in der Bezirksverordnetensammlung Neukölln. Wenn etwa ein AfD-Mitglied von Rassismus als gesunden Menschenverstand spricht. Oder wenn zivilgesellschaftliches und demokratisches Engagement als kriminell diskreditiert wird. Diese Interventionen verschärfen das ohnehin bereits raue Klima in Neukölln. Ein Klima täglicher Diskriminierung und Ausgrenzung. Etwa auf dem Amt, wenn SachbearbeiterInnen des Neuköllner Jobcenters sich wiederholt weigern, Anträge von Roma und als Romnia wahrgenommenen Menschen anzunehmen. In Neuköllner Bahnhöfen, wenn Polizeibeamte Racial Profiling betreiben. Auf der Straße und im Internet, wenn Personen massiv beschimpft werden und ihnen unter anderem im NS-Jargon mit Vergasung gedroht wird. Im berlinweiten Vergleich gerade bei den Beleidigungen haben wir im letzten Jahr einen hohen Zuwachs und auch die uns gemeldeten Angriffe stiegen an. Im berlinweiten Vergleich hat Neukölln nach dem Bezirk Mitte das höchste Angriffsniveau. In 43 Fällen wurden im Jahr 2018 Menschen getreten, geschlagen, mit einem Messer verletzt, verfolgt und massiv an ihrem Wohnort bedroht und attackiert. Viele von euch wissen in diesem Zusammenhang sicherlich von der Angriffsserie, auf die ja auch schon zu sprechen kam. Seit Sommer 2016 gerieten antifaschistisch und antirassistisch engagierte Personen und Einrichtungen in den Fokus von Neonazis, wieder mal. Die Folge waren persönliche Bedrohungen und Feindeslisten im Internet, eingeworfene Fensterscheiben, mit Morddrohungen und persönlichen Beleidigungen beschmierte Hauseingänge und nächtliche Brandanschläge auf PKWs und ein Café. Die Gefährdung von Menschenleben wurde bewusst in Kauf genommen. Insgesamt zählen wir bereits jetzt mehr als 50 Vorfälle zu dieser Angriffsserie. Genau wie beim Mord an Burak Bektaş wurden diese Taten immer noch nicht aufgeklärt. Ein fatales Signal an die Täter, die das nur als Aufforderung zum Weitermachen verstehen können. Wir haben es hier mit einer Kontinuität rechter Einschüchterungsversuche und Angriffe zu tun. Mindestens seit den 1980er Jahren attackierten und bedrohten Neonazis immer wieder politisch Aktive im Bezirk. Etwa den Kreisverband der Falken in Neukölln, der in Anton Schmaus Haus in einer Angriffsserie 2011 zweimal in Brand gesetzt wurde. Neuköllner Verhältnisse, die den Nährboden für die Ermordung an Burak Bektaş bildeten. Diese Verhältnisse immer wieder zu thematisieren und letztendlich zu verändern, mahnt uns dieser Gedenkort hier. Ich wünsche der Familie und den Freundinnen von Burak Bektaş, der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş, allen UnterstützerInnen und uns allen hier auch weiterhin die Kraft und den Mut dazu, diese Verhältnisse zu verändern.